prachtvoller Glück. Schnell geht sie vorbei, doch bleibt ihr Zauber stets in uns zurück. Das ist die Nacht unserer Liebe, die ich im Traum auch durchlebt. Du schenkst mir ein Glück, das mich empört ist zu den Sternen hebt. Ich küsse heiß dir deinen roten Mund. Jetzt die Welt versinken. Das ist die Nacht unserer Liebe, das ist die Nacht voller Glück. Schnell geht sie vorbei, doch bleibt ihr Zauber stets in uns zurück. Sterne heller Schein wirft Silberglanz auf unsere Welt hernieder. Und unser Herz durchzieht ein nie gekanntes süßes Lied. Wir sind mit unserer Sehnsucht nun. Doch bleibt ihr Zauber stets in uns drin. Schnell geht sie vorbei, doch bleibt ihr Zauber.